Wir haben Martha aus Berlin und die hat natürlich einige Fragen. Martha, hören Sie uns schon? Ja. Martha, ich grüße Sie und leite Sie weiter an Ihre Expertin Tahuti. Vielen Dank. Hallo Schatz, ich grüße dich. Ich grüße dich auch, hallo. Wie kann ich dir helfen? Viele Fragen. Ich bin sehr verwirrt gerade, es kommt ganz viel auf mich zu. Steckst du in einem Umbruch? Ja. Okay, dann bist du bitte so lieb, ohne dass du mir was erzählst. Wir versuchen mal, ob wir was rauskriegen. Zur Not haben wir ja noch jemand dabei, der vielleicht dann noch auf konkrete Fragen antworten kann. Bist du bitte so lieb, Schatz, und schließt einfach mal deine Augen. Atme doch bitte ein paar Mal ganz tief ein und aus, sodass du mit jedem Atemzug, den du einatmest, Ruhe und Gelassenheit einatmest. Und mit jedem Atemzug, den du ausatmest, lässt du bitte Angst, Anspannung, Nervosität, Blockaden, alles einfach mal so raus. Und du stellst dir vor, wie du an einem kilometerlangen Sandstrand stehst. Es ist wunderschöner, sonniger Tag. Das Meer glitzert, der Himmel ist total blau, keine Wolke weit und breit und du bist ganz allein. Deine Zehen, die spielen mit dem Sand und mit den Schaumkronen des Wassers und du genießt dieses Salz in der Luft. Du nimmst diesen Duft in dir auf, so als wärst du ganz frei und würdest ganz alleine dort stehen, nur für dich. Und du kannst es genießen, Sonne, Meer, Strand, von was man immer so träumt. Und wenn du dieses Gefühl in dir hast, Schatz, gibst du mir bitte einen Stopp. Super. Zaghaft, aber es kam. Wie war's am Strand? Wunderbar. So, Schatz, ich habe drei Stapel vor mir liegen. Links, Mitte, rechts. Welchen soll ich nehmen? Mitte. Mitte. Okay, im Moment ist die Zeit noch nicht reif für eine Entscheidung. Es ist so, als hättest du 40 Grad Fieber und würdest im Bett liegen und warten, bis die Heilung eintritt. Ja. Ja? Vielleicht hast ja jemand, wo Wadenwickel macht. So in dieser Art brauchst du eigentlich im Moment eine Stütze. Du stehst vor einer Entscheidung, die dein ganzes Leben verändern wird. Dabei bist du sehr alleine. Du hoffst eigentlich auf Unterstützung, aber irgendwo hast du auch gemerkt, dass du diese Entscheidung ganz klar für dich alleine treffen musst. Allerdings ist diese Entscheidung auch mit Verträgen in Verbindung, die dich eigentlich in eine wunderschöne Harmonie bringen können. Es hat was mit deiner Berufung und deinem Schicksal zu tun, ja? Aber auch mit deiner Liebe zu dir und zu deiner Berufung. Berufung bedeutet ja auch Beruf, denn durch unsere Berufung und unseren Beruf leben und lernen wir. Ja. Ja? Ja. Du hast aber sehr viel Liebe in deinem Job. Also es ist dein Traumjob, ein Kindheitstraum, der in Erfüllung geht. Mhm. Ja? Was ich hier habe, sind Entscheidungen, die anstehen, die dir Kummer und Sorgen machen. Du hast Ängste, die dich begleiten. Bist du noch da? Ja, ich bin da. Ich höre dich nämlich fast nicht. Okay. Ja. Du sollst aber keine Angst haben. Du wirst einen kompletten Neuanfang haben. Stell dir vor, du packst deine Koffer und gehst ganz weit weg. Ich glaube, ich sehe dich tatsächlich an diesem Strand, wo wir vorhin waren. Ja, ich kriege Gänsehaut. Ja? Ja. Mhm. Also du brauchst keine Angst zu haben, denn das ist eigentlich auch wirklich die wahre Erfüllung für dich. Ja. Du kannst dort alles leben, wonach du dich sehnst. Ja? Mhm. Es ist aber ein Riesenschritt. Du wirst alles Alte sterben lassen und völlig neu anfangen. Ja. Ja? Aber mit einer wahnsinnigen Kraft. Und du hast auch Unterstützung von oben. Also all das, das hast du schon lange gewusst, dass es passiert. Du konntest es nur noch nie greifen. Ja. Ja? Ja. Es ist also eine wunderschöne Sache und es wird voller Harmonie fließen. Du, ich glaube, wenn du da mal bist, an diesem Strand, komme ich dich mal besuchen, weil das ist ja traumhaft. Hast du vor, nach Hollywood zu gehen oder was? Genau. Hm? Ja. Hast du einen Vertrag unterschrieben? Nein. Ich hab eine Förderung. Aber ich habe nur diese Förderung und sonst kein Geld. Also wenn du mit Richard Gere mal Kaffee trinken gehst, sagst du immer einen schönen Gruß von mir. wir werden uns mal in 3 Jahren drüber unterhalten. Ja, gerne. Ja? Sehr gerne. Okay. Das Ding ist, dass du sagst, ich soll jetzt, also die Entscheidung kommt. Also ich quäle mich natürlich, die Entscheidung zu treffen. Ja, du hast ja die Angst und die Angst ist noch da. Ja. Liebes Kind. Hier spricht Erzengel Metatron. Ich grüße dich. So höre, was ich dir sage. Du brauchst keine Angst zu haben. denn dies ist dein Schicksalsweg. So steht es geschrieben seit dem Tag deiner Geburt. Du wirst bis in 6 Monaten deine Koffer packen und dieses Land verlassen. Du wirst alles hinter dir lassen und dich nicht mehr an den Geistern der Vergangenheit aufhalten. So wirst du den Weg gehen. Du wirst es spüren, so wie du mich jetzt spürst, in deiner unmittelbaren Umgebung. Ich halte deine Hand, mein Kind. Spürst du mich? Du sollst keine Angst haben. Es wird alles gut und du wirst sehen, von was wir heute sprechen. An diese Worte wirst du dich noch lange erinnern. So, jetzt haben wir es aber gehört, du. Jetzt haben wir es gehört. Hält er wirklich deine Hand? Ich spüre es um mich herum. Mhm. Also eine ganz klare Energie, ja, die sich um mich herum legt. Mhm. Der Geist sagt natürlich, wehrt sich natürlich. Er sagt ja ganz klar, du brauchst keine Angst zu haben. Es ja. steht geschrieben seit dem Tag deiner Geburt. Ja. Oh, Tahuti. Ja, Schatz. Nimm ihn doch einfach mal und lass dich von ihm umarmen. Er kann unwahrscheinlich zärtlich sein, vor allen Dingen, wenn er dir durch die Haare fährt. Wie heißt er? Metatron. Metatron. Mhm, das ist die Stimme Gottes. Also ich habe es auch hier liegen und es geht wirklich um deine wahre Berufung. Ja, ja. Ja? Ja, also ich sehe dich wirklich mit Richard Gere Kaffee trinken. Ja. Ne? Und das ist ein unwahrscheinlicher Charmeur, kann ich dir sagen. Der hat eine Aura, da fliegst du in Ohnmacht. Ja? Ja. Mhm. Hollywood. Ja. Ich bin ja gespannt. Bei der Oscar-Premiere komme ich und sitze in der ersten Reihe. Ja, wenn ich mit dir in Kontakt sein kann, dann werde ich dich einladen. Du wirst es sehen. Ja. Du erreichst mich immer. Wenn du mich finden willst, wirst du mich finden. Okay. Und ich glaube auch, meine Liebe, dass du eigentlich schon weißt, dass du gehen wirst. Nur deine Angst. Die Ängste bauschen sich auf. Vor allen Dingen dein Magen, der tanzt ganz schön Tango mit total, dir. Total. Das ist ja irre, dass du das weißt. Ich wollte gerade zum Arzt gehen. Mhm. Weil es ganz extrem ist gerade. Ja. Aber es ist auch nicht verwunderlich. Nein, ich denke mal, du fährst richtig schön Achterbahn, ne? Ja, total. Wenn, ja, so ein wunderschöner Jahrmarktbummel würde dir im Moment gar nicht gut bekommen, ne? Du würdest wahrscheinlich dir denken, oh Gott, wo bin ich denn jetzt gelandet? Genau. Aber ich habe so den Eindruck, dass sich der Magen bis in den nächsten 3 Tagen wieder beruhigen wird. Mhm. Ja? Okay, gut. Du bist ja eh schon dabei mit Kamillentee. Nee, noch nicht. Na? Aber mach dir keinen Kopf, weil das liegt mir eindeutig. Und du wirst die Entscheidung treffen zwischen 20 und 22 Uhr in den Abendstunden. Okay. Da kommt jemand auf dich zu und es macht Klick. Mhm. Ja? Okay. Ist natürlich ein Mordsschritt, der da ansteht. Ja, ja. Alles Alte hinter sich lassen ist sehr schwierig. Ja. Da hilft nur das Skorpion-Prinzip. Der Phönix, der aus der Asche emporsteigt und in ein neues Leben geht. Ja. Und ich denke mal, du hast ja jetzt noch jemand bei dir, den du ja auch spürst, der dir auch etwas gesagt hat. Mhm. Ja? Magst du die Farbe Rot? Sehr, ich trage gerade Rot. Mhm. Weil er sagt zu mir, dass dir Rot gut steht. Wahrscheinlich liegt es auch an meinen roten Haaren, Maus. Okay? Ja, mein Schatz. Hast du noch eine Frage? Ja, das erübrigt sich eigentlich. Ich dachte wegen der Wohnung, weil ich hier, ja, Trennung und ob ich ausziehe oder nicht. Also ich sehe dich wohnen, aber ich sehe dich in einem Haus und ich sehe dich mit einem Pool in einem anderen Land. Mhm. Das ist das Bild, das mir Metatron im Moment gibt. Du hast sehr viele Palmen um dich herum. Mhm. Ja, dieses Haus müsstest du allerdings schon gesehen haben vor deinem geistigen Auge, im Traum oder wie auch immer. Mhm. Ist noch gar nicht so lange her, sagt er. Ja, ja, ich war da erst. Du warst da erst? Mhm. Hast du dieses Haus so gesehen mit den Palmen und dem Pool? Ja, es gab ein paar Häuser, aber ich habe es einfach so im Vorbeigehen jetzt. Mhm. Lass dich mal überraschen. Okay? Okay. Maus, ich schicke dir viel Licht und Liebe. Ich wünsche dir viel Glück mit deiner Hollywood-Karriere. Wir werden an dich denken. Ich danke dir. Ich danke dir. Ich umarme dich. Danke. Ich dich auch. Tschüss.